Frankreich ist amüsiert, es fühlt sich gut unterhalten. Dabei ist die Lage für die Dirigentin des Front National alles andere als amüsant. Marine Le Pen galt bisher als jemand, der alle Hindernisse im politischen Parcours souverän meistert. Jetzt scheint es so, als könne sie schon ein alltägliches Problem nicht lösen, einen Familienzwist. Der nicht enden wollende Konflikt mit dem Vater und Parteigründer trifft Marine Le Pen in einem Moment, wo sie, die Erfolgsgewohnte, zum ersten Mal mit ihrem Latein am Ende zu sein scheint. In den letzten Wahlgängen hatte der Front National seinen Wähleranteil zwar auf hohem Niveau bestätigen können. Es war ihm aber nur in Ausnahmefällen gelungen, Mehrheiten zu bilden. Das hochfliegende Ziel, die alte ÖMP zu spalten und tiefer ins bürgerliche Lager, ins bürgerliche Milieu einzudringen, hat sie nicht erreicht. Das liegt nicht bloß daran, dass die ÖMP, die inzwischen die Republikaner heißt, wieder halbwegs in Tritt gekommen ist. Der von Marine Le Pen betriebene Linksrutsch, der den Front National in sozialen und wirtschaftlichen Fragen in die Nähe der Hardcore-Linken von Jean-Luc Mélenchon gebracht hat, dieser Linksrutsch in ökonomischen Fragen, der das xenophobe, Europa- und Amerika-feindliche Angebot des Front National um eine neue Variante bereichert hat, dieser Linksrutsch hat sich als Selbsttor erwiesen. Bürgerliche Wähler lassen sich mit einem sozialnationalistischen Programm nicht fangen. Und nun noch der Familienzwist, der nicht zu Ende ist. Marine Le Pen hat in dieser Schlacht zunächst an Glaubwürdigkeit verloren, denn jahrzehntelang und auch in den ersten Jahren als Parteichefin hatte sie die extremistischen Zoten des Vaters nicht nur geduldet, sondern genutzt. Denn der Alte hat seine Anhänger an der Basis, wurde an der Seite seiner Tochter in den Wahlkampfarenen des Landes stets bejubelt, als der Mann, der den Front National aus der Taufe gehoben hat. Dass Marine Le Pen ausgerechnet jetzt, da die für sie entscheidende Etappe, die Präsidentschaftswahlen vor der Tür stehen, den Vater verstoßen will, kratzt an ihrer Glaubwürdigkeit. Eingebüßt hat sie aber eben auch die Autorität einer Frau, der alles zu gelingen schien. Mit dem Familienzwist kommt sie nicht zurecht und vom Vater muss sie sich anhören, dass sie das Land nicht lenken könne. Marine Le Pen glaubte, ohne Jean-Marie stärker dazustehen. Wie sich zeigt, ist das Gegenteil richtig.